Schritt C, Übung 13. Das Glas. Das Messer. Der Reis. Das Eis. Der Bus. Die Straße. Der Salat. Das Gemüse. Der Käse. Am Sonntag. Die Pause. Der Besuch. Die Bluse.